Liebe, Freundschaft, alles Quatsch. Das sind Illusionen, die man versucht aufrechtzuerhalten, um nicht zugeben zu müssen, dass alle zwischenmenschlichen Beziehungen reines Geschäft sind. Wir sprechen von Freundschaft und Liebe, aber aus Berechnung. Es kommt uns gelegen. Die Realität ist käuflich. Die Welt nicht so wäre, wie sie nun einmal ist. Es wäre schön, wenn man die Augen zumachen und sich etwas ganz stark wünschen könnte, sodass es in Erfüllung geht. Doch die Wahrheit ist, das Leben ist einfach nicht so. Das Leben ist anders. Doch die Wahrheit ist, das Leben ist einfach nicht so. Das Leben ist anders. Das wahre Leben.